Ja, wir brauchen fast eine Männerquote, ne? Ja, ja, Markus hat extra nur Frauen eingeladen. Ja, also gut. Er hat gesagt, das ist ein Frauengespräch. Sehr gut. Dann wollen wir keine Sorgen machen. Ja, ich bin viel besser drauf. Dass er heute derjenige ist, der für Kaffee kochen und solche Dinge zuständig ist. Na, wollen wir mal seinen Kaffee testen, ob der schmeckt? Das hat sich dann zerschlagen. Einfach mal den Rollenwechsel. Genau. Gott sei Dank ist das ja schon. Die Blitzen so. Nicht überall. Die Kassabon. Ich kann dir einen Kaffee an. Irgendwas hat dann hier. Ja, aber dem Kuchen geht es alles gut.